welcher Art war die von Gott dem Menschengeschlecht erwiesene Barmherzigkeit? Das ist ganz wichtig. Die von Gott dem Menschengeschlecht erwiesene Barmherzigkeit bestand darin, dem Adam sogleich den göttlichen Erlöser oder Messias, Christus, Gesalbten, zu verheißen und ihn dann zu seiner Zeit zu senden, viele tausend Jahre später, etliche tausend Jahre später, um die Menschen von der Knechtschaft des Teufels und der Sünde zu befreien. Was der Sünde hingibt, wird Knecht der Sünde, in den Banden der Sünde geschlagen, wie wir das ja wissen, aus eigener Erfahrung, leider Gottes. Und der liebe Gott hat eben Adam und Eva versprochen, dass es dabei nicht bleiben wird, sondern er ihnen eine zweite Chance gibt. Er verspricht ihnen den Messias, seinen Erlöser. Feindschaft will ich setzen zwischen der Schlange, sagt Gott, und der Frau, zwischen ihrer Nachkommenschaft und der Nachkommenschaft der Schlange. Sie wird dir deinen Kopf zertreten. Das Proto-Evangelium, das erste Evangelium, die erste gute Nachricht, die Ankündigung dessen, was dann im Evangelium eben Wirklichkeit wird. Es kommen Christi und die Erlösung, die er für uns wirkt und uns mit Gott wieder zu versöhnen und von der Sünde zu befreien, von der Knechtschaft der Sünde, des Teufels.